29. Kapitel. Ja, sagte Didius, indem er aufstand und seine rechte Hand mit ausgespreiteten Fingern auf seine Brust legte, wäre ein solches Versehen mit dem Taufnamen vor der Reformation gemacht worden. Es war vorgestern, da es gemacht wurde, sagte mein Onkel Tobi bei sich selbst. Da noch der Taufaktus in Latein gehalten ward. Nein, es war in der Muttersprache, sagte mein Onkel. So hätte vielerlei dabei vorgehen können und nach dem Beispiel verschiedener dekretierter Fälle hätte die Taufe für null und nichtig erklärt und die Macht erteilt werden mögen, dem Kinde einen neuen Namen zu geben. Hätte zum Beispiel ein Priester, welches wegen Unwissenheit in der lateinischen Sprache so unerhört eben nicht war, Hans Graubarts Kind getauft in nomine patriae et filia et spiritum sanctos, so wäre die Taufe für ungültig gehalten worden. Um Vergebung, erwiderte Cysartius, in dem Falle wäre, da das Versehen nur in den Endungen steckte, die Taufe gültig geblieben. Und um sie ungültig zu machen, hätte der Fehler des Priesters auf die erste Silbe eines jeden Namens fallen müssen und nicht, wie in ihrem Beispiel, auf die letzte. Mein Vater fand seines Herzens Freude an dergleichen Subtilitäten und hörte mit unendlicher Aufmerksamkeit zu. Gastrifferes zum Beispiel, fuhr Cysartius fort, tauft Hans Strodlings Kind in Gomine Gatris, etc., etc., anstatt in Nomine Patris und so weiter und so weiter. Heißt das eine Taufe? Nein, sagen die geschicktesten Kanonisten, insofern als die Wurzel eines jeden Wortes aufgerissen und ihr Sinn und Meinung auf einen entfernten und ganz anderen Gegenstand verpflanzt worden. Denn Gomine heißt ebenso wenig Namen als Gatris eines Vaters. Was heißen Sie denn? Sagte mein Onkel Tobi. Gar nichts, sagte Jorik. Ergo, sagte Cysartius, ist eine solche Taufe ungültig. Wie zu erweisen war, antwortete Jorik in einem Ton von zwei Teilen Scherz und einem Teil Ernst. In dem angeführten Fall aber fuhr Cysartius fort, wo Patriae statt Patris, Filia statt Filii und so weiter gesagt wird, so ist das nur ein Fehler in der Endung und die Wurzeln der Worte bleiben unangetastet und ihre Äste hierhin oder dorthin können die Taufe nicht hindern, insofern als in den Worten derselbe Sinn bleibt wie vorher. Dann aber, sagte Didius, muss die Intention des Priesters bewiesen werden, dass er die Worte habe recht aussprechen wollen. Ganz recht, antwortete Cysartius. Mein lieber Herr Amtsbruder Didius, wir haben noch die Dekrete des Papstes Leo des Dritten. Meines Bruders Kind, rief mein Onkel Tobi, hat ja aber nichts mit dem Papst zu schaffen. Er ist ja erwiesenermaßen das Kind eines protestantischen Mannes, das man Tristram getauft hat, gegen den Wunsch und Willen seines Vaters, seiner Mutter und aller übrigen Blutsverwandten. Wenn nur der Wunsch und der Wille derer, sagte Cysartius und fiel meinem Onkel Tobi in die Rede, ein Gewicht haben soll, die mit Herrn Schendys Kind in Blutsverwandtschaft stehen, so kommt Madame Schendy unter allen Menschen doch dabei am wenigsten in Betracht. Mein Onkel Tobi legte seine Pfeife nieder und mein Vater rückte mit seinem Stuhle noch näher an den Tisch, um das Ende einer so seltsamen Einleitung zu hören. Es ist nicht nur mein Herr Hauptmann Schendy unter den besten Rechtslehrern und Advokaten des Landes, fuhr Cysartius fort, die Frage aufgeworfen worden, ob die Mutter mit ihrem Kinde in Blutsverwandtschaft steht, sondern sie ist wirklich nach vielen unparteiischen Untersuchungen und Hin- und Widerreden verneinend entschieden worden, nämlich, dass die Mutter keine Blutsverwandte des Kindes sei. Mein Vater legte den Augenblick seine Hand auf meines Onkels Tobi Mund, unter dem Scheine, als ob er ihm etwas ins Ohr flüsterte. In Wahrheit aber, weil er sein Lillibulero fürchtete und da er herzliche Lust hatte, über einen so hübschen Vorwurf noch mehr zu hören, so bat er meinen Onkel Tobi, er möchte sie ihm doch um Himmels Willen nicht verderben. Mein Onkel Tobi nickte mit dem Kopf und begnügte sich damit, dass er seinen Regimentsmarsch in Gedanken pfiff. Chrysatius, Didius und Tritolemus fuhren mit dem Gespräch fort wie folgt. Diese Entscheidung, sprach Chrysatius, so sehr sie auch gegen den Strom der allgemeinen Meinung anzuschwimmen scheinen mag, hat dennoch die Vernunft auf ihrer Seite und ist durch den berühmten Rechtsfall, der nach dem Herzog von Suffolk genannt wird, außer allen möglichen Zweifel gesetzt worden. Brooke führte ihn an, sagte Triptolemus, und Lord Cook erwähnte seiner gleichfalls, fügte Didius hinzu. Sie können ihn auch im Swinburne finden, sagte Chrysatius. Der Rechtshandel, Herr Shandy, war dieser. Unter der Regierung Eduard des VI. Machte Karl, Herzog von Suffolk, der aus dem zweiten Bett einen Sohn und aus dem ersten eine Tochter hatte, seinen letzten Willen, worin er seine Güter dem Sohne vermachte und darauf starb. Nach ihm starb der Sohn gleichfalls. Seine Mutter und seine Schwester überlebten ihn. Die Mutter übernahm die Administration von ihres Sohnes Gütern zufolge des 21. Artikels der Statuten Heinrichs des 8., worin es heißt, wenn jemand stirbt, ohne ein Testament zu hinterlassen, so soll die Administration seiner Güter der Person anheimfallen, die mit ihm in nächstem Grade der Blutsverwandtschaft steht. Da also die Administration der Mutter zugestanden worden, machte die Schwester vor dem geistlichen Gerichte eine Klage, anhängig, worin sie anführte. Erstens, dass sie selbst die nächste Blutsverwandte sei und zweitens, dass die Mutter mit dem Erblasser in gar keiner Blutsverwandtschaft stünde und daher bat sie das Gericht, dass solches die der Mutter zugesprochene Administration widerrufen und ihr Kraft des besagten Artikels als nächster Blutsverwandten möge gegeben werden. Hierüber wurden, weil es ein wichtiger Prozess war, die gelehrtesten Männer sowohl in den Rechten des englischen Reichs als im römischen Rechte konsultiert, ob die Mutter eine Blutsverwandte ihres Kindes sei oder nicht, worüber denn nicht nur die weltlichen, sondern auch die geistlichen Rechtslehrer zu York und Canterbury einstimmig der Meinung waren, die Mutter sei keine Blutsverwandte ihres Kindes. Und was sagte die Herzogin von Suffolk dazu? Sagte mein Onkel Toby. Das Unerwartete bei meines Onkels Frage machte den Chrysatius verwirrter, als der geschickteste Advokat hätte tun können. Er schwieg eine völlige Minute und sah meinem Onkel Toby starr ins Gesicht, ohne zu antworten. Und in der einzigen Minute warf ihn Triptolemus hinter sich und führte den Reigen wie folgt. In den Rechten ist es ein Grundsatz, sagte Triptolemus, dass die Dinge darin nicht aufsteigen, sondern absteigen, und ich zweifle nicht. Daher muss es geleitet werden, dass so wahr es ist, dass das Kind vom Blute und Samen der Eltern sein mag, dennoch die Eltern nicht von seinem Samen und Blute sind, insofern die Eltern nicht von dem Kinde gezeugt werden, sondern das Kind von den Eltern, denn so steht es geschrieben, Liberi sunt de sanguine patris, et matris sed pater et mater non sunt de sanguine liberorum. Das beweist aber zu viel, rief Didius, denn nach dieser angeführten Autorität würde nicht bloß das folgen, was in der Tat von allen Seiten zugestanden wird, dass die Mutter keine Blutsverwandte ihres Kindes ist, sondern der Vater ebenso wenig. Es wird auch für die beste Meinung gehalten, sagte Triptolemus, weil der Vater, die Mutter und das Kind, ob es gleich drei Personen sind, dennoch nur ein Fleisch ausmachen und folglich keinen Grad von Verwandtschaft ausmachen oder in der Natur erlangen können. Da tragen Sie Ihren Beweis abermals zu weit, rief Didius, denn in der Natur ist kein Verbot, obgleich im levitischen Gesetz, dass jemand mit seiner Großmutter ein Kind zeugen könne, in diesem Falle angenommen, dass es eine Tochter wäre, stünde sie in Verwandtschaft, sowohl mit, ja, wer hat aber wohl jemals daran gedacht, seine Großmutter zu beschlafen, rief Chrysatius. Der Jüngling, von dem selten erzählt, sagte Jorik, der nicht allein daran dachte, sondern sein Vorhaben bei seinem Vater mit der Vergeltung rechtfertigte. Sie schliefen bei meiner Mutter, Papa, sagte der junge Mensch, warum sollte ich nicht bei ihrer schlafen? Das ist das Argumentum commune, setzte Jorik hinzu. Es ist gut, sagte Eugenius und nahm seinen Hut in die Hand. Es ist so gut, als sie es verdienen. Die Gesellschaft brach auf.